20. Kapitel. Ein königliches Frühstück. Es gab ein fieberhaftes Gerenne und Getrappel bei der Dienerschaft des Palastes, als der Befehl der Königin bekannt wurde, ein 8 Meter langer Riese solle mit ihrer Majestät im großen Ballsaal zum Frühstück Platz nehmen, und zwar in einer halben Stunde. Der Oberhofmeister, eine imponierende Persönlichkeit mit Namen Mr. Tipps, hatte den Oberbefehl über alle Diener bei Hofe, und er tat sein Äußerstes, um in dieser kurzen Spanne Zeit den allerhöchsten Wunsch zu erfüllen. Man steigt nicht auf zum Oberhofmeister der Königin, es sei denn, man verfüge über ein ganz außergewöhnliches Maß an Einfallsreichtum, Vielseitigkeit, Geschmeidigkeit, Geschicklichkeit, Gewitztheit, Kultiviertheit, Weisheit, Diskretheit und einen Haufen anderer Heiten und Keiten, die weder du noch ich besitzen. Mr. Tipps aber besaß sie alle. Er befand sich gerade in der Kantine und schlürfte sein erstes Glas Bier, als der Befehl der Königin bei ihm eintraf. Im Bruchteil einer Sekunde hatte er im Kopf folgende Berechnungen angestellt. Wenn ein normaler Mann von 1,80 eine Tischhöhe von knapp 1 Meter braucht, dann braucht ein 8-Meter-Riese einen Tisch von über 4 Metern Höhe. Und wenn ein Mann von 1,80 einen Stuhl mit 60 cm Sitzhöhe benötigt, dann benötigt ein 8-Meter-Riese einen Stuhl mit 2,5 Meter Sitzhöhe. Alles, sagte sich Mr. Tipps, muss man mal 4 nehmen. Aus 2 Frühstückseiern werden 8. Aus 4 Scheiben Speck werden 16. Aus 3 Scheiben Toastbrot werden 12. Und so weiter. Diese oberhofmeisterlichen Berechnungen über den Bedarf an Speisen wurden unverzüglich an Monsieur Papillon durchgegeben. Das war der königliche Küchenchef. Mr. Tipps schwebt in den großen Ballsaal. Oberhofmeister laufen nicht, sie schweben. Gefolgt von einem Heer von Lakaien. Die Lakaien trugen allesamt Kniehosen und darunter glatte Strümpfe über stramme Waden und feinen Knöcheln. Denn wer keine wohlgeformten Fußknöchel hat, kann niemals ein königlicher Lakai werden. Darauf achtet man zuallererst, wenn einer sich um den Posten bewirbt. »Schiebt den großen Flügel in die Mitte des Saales«, hauchte Mr. Tipps. »Oberhofmeister reden nicht, sie hauchen.« 4 Lakaien setzten den Flügel in Bewegung. »Und jetzt holt ihr eine große Kommode und setzt sie oben auf dem Flügel ab«, hauchte Mr. Tipps. 3 andere Lakaien schleppten eine kostbare alte Mahagonikommode herbei und stellten sie oben auf den Flügel. »Das wird sein Stuhl«, hauchte Mr. Tipps. »Die Sitzhöhe ist exakt 2,5 Meter. Als nächstes kommt der Tisch, an dem der Herr bequem frühstücken kann. Holt mir mal 4 sehr hohe Standuhren her. Hier im Palast gibt es ja reichlich davon. Jede Standuhr muss 4 Meter hoch sein.« 16 Lakaien durcheilten in Grüppchen den Palast auf der Suche nach den passenden Standuhren. Zu tragen waren die wirklich nicht leicht, für jede brauchte man 4 Mann. »Stellt die 4 Standuhren im Rechteck vor dem Flügel auf«, hauchte Mr. Tipps. Die Lakaien taten wie befohlen. »Und nun bringt ihr mir den Tischtennistisch des Prinzen«, hauchte Mr. Tipps. Da wurde der Tischtennistisch herangetragen. »Montiert die Beine ab und bringt sie weg«, hauchte Mr. Tipps. »Gesagt, getan.« »Und nun legt ihr die Tischtennisplatte oben drauf auf die Standuhren«, hauchte Mr. Tipps. Dazu mussten die Lakaien auf Trittleiter klettern. Mr. Tipps trat ein paar Schritte zurück und musterte die neu entstandenen Möbelstücke. »Naja, Stil hat das alles weniger«, hauchte er, »aber für heute muss es reichen.« Er ordnete an, dass ein weißes Tischtuch aus edlem Damast über den Ping-Pong-Tisch gebreitet wurde. Und so wirkte das Ganze schließlich durchaus elegant. Als die Vorbereitungen soweit gediehen waren, ließ Mr. Tipps ein Zögern erkennen. Die Lakaien starrten ihn an, als hätten sie den Verstand verloren. Hofmeister und noch dazu Oberhofmeister zögern einfach nie. Auch nicht, wenn sie sich vor absolut unlösbare Schwierigkeiten gestellt sehen. Es gehört nun einmal zu ihren vornehmsten Pflichten, in jeder Lage und zu jeder Zeit vollkommen entschlossen zu handeln. »Messer, Löffel, Gabeln«, hörte man Mr. Tipps brummeln. »Unser Besteck würde sich ja in seiner Hand wie Streichhölzer ausnehmen.« Aber der Zustand des Zauderns dauerte bei Mr. Tipps nur ein Augenblickchen. Bestellt dem Obergärtner, hauchte er, ich brauche sofort eine Mistgabel und einen Spaten, nagelneu und ungebraucht. Und als Messer nehmen wir das große Schwert von der Wand im Morgensalon. Das Schwert aber erst einmal gründlich putzen. Zum letzten Mal ist es benutzt worden bei der Enthauptung von König Karl dem I. und davon könnte noch etwas Blut auf der Klinge zurückgeblieben sein. Als das alles geschafft war, stellte sich Mr. Tipps in die Saalmitte und ließ seinen geschulten Oberhofmeisterblick über den Schauplatz schweifen. Hatte er etwas vergessen? Aber natürlich hatte er. Woraus sollte der hochgewachsene Herr zum Beispiel trinken? Er hauchte, holt mir mal den größten Krug, den es in der Küche gibt. Und schon wurde ein prachtvoller Wasserkrug aus Porzellan herbeigeschleppt, der 5 Liter fasste. Den stellte man auf den Riesentisch neben die Mistgabel, den Spaten und das große Henkersschwert. Das war's für den Riesen. Als nächstes ließ Mr. Tipps die Lakaien einen kleinen zierlichen Tisch und 2 Stühle neben den Riesentisch aufbauen. Die waren für die Königin und Sophiechen. Dass der Riesentisch und der Riesenstuhl den kleineren Tisch meterhoch überragte, war einfach nicht zu ändern. Kaum waren alle diese Vorbereitungen erledigt, als auch schon die Königin den großen Ballsaal betrat. Sie war jetzt sehr schön angezogen mit einem hübschen Rock und einer Strickjacke aus feiner Kaschmirwolle. An der Hand der Königin trat auch Sophiechen herein. Für sie hatte man ein niedliches blaues Kleidchen ausgesucht, das früher einmal eine der Prinzessinnen getragen hatte. Um sie noch reizender aussehen zu lassen, hatte die Königin von ihrem Ankleidetisch eine wunderschöne Brosche mit einem Saphir genommen und sie der kleinen Sophia an der linken Seite angesteckt. Der gute Riese kam hintendrein. Er hatte aber größte Mühe, sich durch die Tür zu quetschen. Auf den Knien krabbelte er durch die enge Öffnung und damit er nicht stecken blieb, haben 2 Diener ihn von hinten geschoben und 2 von vorne gezogen. Und so schaffte er es dann doch. Seinen schwarzen Mantel hat er ausgezogen und die Trompete beiseite gelegt. Er trug also nur seine gewöhnlichen einfachen Sachen. Im Ballsaal konnte er nur gebückt gehen, sonst hätte er sich in die Decke gestoßen. Kein Wunder bei dieser Haltung, dass er den mächtigen Kronleuchter nicht sah. Einen herrlichen Kristalllüster klirr knallte er mit dem Kopf direkt gegen den Kronleuchter. Ein Hagel von Glasscherben ging auf den armen Guri nieder. Potz, Blitz und Donnerwetter nochmal, rief er, was war das denn? Das war einmal ein Rokokoleuchter, sagte die Königin eine Spur verstimmt. Er ist das erste Mal in einem Haus, sagte Sophiechen. Mr. Tipps Miene verfinsterte sich. 4 Lakaien schickte er los, um den Scherbenhaufen zu beseitigen. Dem Riesen gab er durch eine ungeduldige kleine Handbewegung zu verstehen, er möge doch endlich Platz nehmen auf der Kommode oben auf dem Flügel. Was ist denn das für ein Wickel-Wackel-Klipper-Klapper-Stuhl? Rief der Guri. Ich sitze ja wie ein Floh im Büro auf dem Klo hier oben. Drückt er sich immer so aus? Fragte die Königin. Ja, meistens, sagte Sophiechen, er verheddert sich in seinen Worten. Der Guri ließ sich auf der Flügelkommode nieder und schaute sich voll Staunen im großen Ballsaal um. Ach du liebe Tüte, rief er, jetzt sind wir aber in einer verdampft großen Höhle gelandet. Die ist so riesengroß, dass ich ja einen Felsstecher oder ein Teleskop brauche, wenn ich sehen will, was am anderen Ende los ist. Da kamen die Lakaien herein und trugen silberne Platten mit Spiegeleiern, Speck, Bratwürsten und Pommes frites. In diesem Augenblick merkte Mr. Tipps plötzlich, wenn er den Guri an seinem 4 Meter hohen Standuhrtisch bedienen wollte, musste er wohl oder übel auf eine lange Trittleiter hinaufklettern bis oben hin. Und dabei musste er auch noch eine mächtig heiße Platte in der einen Hand balancieren und in der anderen eine ausladende Kaffeekanne aus Silber tragen. Jeder normale Mensch hätte schon bei dem Gedanken daran weiche Knie bekommen. Aber was ein echter Oberhofmeister ist, der hat keine weichen Knie. Er kletterte höher und höher und immer noch höher und die Königin und Sophiechen sahen ihm dabei sehr gespannt zu. Möglicherweise wünschten sich beide insgeheim, er würde doch einmal das Gleichgewicht verlieren und aufs Parkett knallen. Aber was ein echter Oberhofmeister ist, der knallt nie. Oben auf der Leiter angekommen, balancierte Mr. Tipps wie ein Seiltänzer, während er dem Guri Kaffee einschenkte und die riesige Platte servierte. Auf der Platte lagen 8 Spiegeleier, 12 Würstchen, 16 Scheiben Speck und ein Berg Pommes frites. »Wozu ist das denn eure Mayonnaise?« fragte der Guri und schielte auf die Königin herab. Er hat in seinem ganzen Leben nie etwas anderes gegessen als Kotzgurken, erklärte Sophiechen. Die schmecken zum Davonlaufen. Sein Wachstum scheinen sie aber nicht behindert zu haben, sagte die Königin. Der Guri ergriff den Spaten und schob damit die ganzen Eier, Würstchen, Speckscheiben und Kartoffeln auf einen Haufen und schaufelte sich alles in seinen ungeheuren Mund. »Ich werd verdrückt«, rief er aus. »Das ist ja obertoll, da schmecken ja Kotzgurken dagegen wie Scheisterkleister.« Die Königin warf einen tadelnden Blick nach oben. Mr. Tibbs warf einen verzweifelten Blick nach unten auf seine Schuhspitzen und seine Lippen bewegten sich, weil er unhörbar ein Stoßgebet hauchte. »Das war aber nur ein winziges Hapschen«, sagte der Guri. »Hast du noch mehr von diesem leckerlicherlichen Fraß in deinem Schrank, Mayonnaise?« »Tibbs«, sagte dann die Königin und bewies wahrhaft königliche Gastlichkeit. »Bringen Sie dem Herrn noch ein Dutzend Spiegeleier und ein Dutzend Würstchen.« Mr. Tibbs ruderte aus dem Saal, wobei er Unaussprechliches zu sich selber sprach und seine Stirn mit einem blütenweißen Taschentuch betupfte. Der Guri hob den bauchigen Krug und nahm einen Schluck. »Bah«, schrie er und spuckte, was er im Mund hatte, einfach so in den Ballsaal. »Mayonnaise, was ist denn das für ein scheußliches Gluckerguli, was ich da trinke?« »Das ist Kaffee«, erklärte die Königin, »frisch gerösteter Kaffee.« »Das ist Kaffee«, erklärte die Königin, »frisch gerösteter Kaffee.« »Frisch gerösteter Affe?«, rief der Guri. »Wo ist Blubberwasser?« »Wo ist was?«, fragte die Königin. »Leckerliches, tischiges Blubberwasser«, antwortete der Guri. »Jeder muss Blubberwasser trinken zum Morgenfrühstück, Mayonnaise. Dann können wir hinterher alle zusammen lustige Furzelbäume hochgehen lassen.« »Wovon ist hier die Rede?«, fragte die Königin in tadelndem Ton zu Sophiechen. »Was meint er mit Furzelbäumen?« Sophiechen verzog keine Miene. »Guri«, sagte sie, »hier gibt es kein Blubberwasser und Furzelbäume sind hier streng verboten.« »Was?«, schrie der Guri, »kein Blubberwasser, keine Furzelbäume, keine Leckermusik, keinen Rumsbumsrums.« »Nein, nichts dergleichen«, sagte Sophiechen streng. »Wenn er den Wunsch hat zu singen, dann lass ihn doch bitte«, sagte die Königin. »Singen möchte er aber nicht«, sagte Sophiechen. »Er hat doch gesagt, er möchte Musik machen«, beharrte die Königin. »Soll ich eine Geige kommen lassen?« »Nein, Euer Majestät«, sagte Sophiechen, »er hat nur einen Witz gemacht.« Über das Gesicht des Guri huschte ein verschmitztes kleines Lächeln. »Hör mal«, sagte er mit einem Blick zu Sophiechen hinunter, »wenn die hier im Ballast kein Blubberwasser haben, schlage ich meine Furzelbäume eben mal ohne. Ich muss nur ordentlich Druck machen.« »Nein«, schrie Sophiechen, »bloß nicht, das darfst du nicht, verstanden?« »Musik ist aber doch sehr gut für die Verdauung«, sagte die Königin. »Wenn ich mich da oben in Schottland aufhalte, spielt man draußen vor dem Fenster Dudelsack, während ich zu Tisch sitze. Spiel ruhig etwas.« »Eure Mayonnaise hat gesagt, ich darf«, rief der Guri und ließ schon im nächsten Moment einen Furzelbaum fliegen, der im Ballsaal wie eine Bombe explodierte. Die Königin fuhr zusammen. »Rumbum«, triumphierte der Guri. »Das ist besser als Dutteln im Sack spielen wie in Schottland oder nicht so gut, eure Mayonnaise.« Die Königin brauchte ein paar Sekunden, um über den Schrecken hinwegzukommen. »Dudelsack ist mir doch lieber«, sagte sie, aber dabei gelang es ihr nicht ganz, ein Lächeln zu unterdrücken. In den folgenden 20 Minuten geriet eine ganze Mannschaft von Lakaien ins Schwitzen beim Hin- und Hergerenne zwischen Küche und Ballsaal und beim Auftischen und Abräumen der dritten Portion und der vierten Portion und der fünften Portion von Spiegeleiern und Bratwürsten für den bärenhungrigen, begeistert reinhauenden Guri. Als der Guri sein 72. Spiegelei vertilgt hatte, wagte Mr. Tibbs sich zu seiner Königin vor, vollführte eine tiefe Verbeugung aus der Hüfte und flüsterte ihr ins Ohr. »Der Koch bittet um Verzeihung, Euer Majestät, und lässt ausrichten, in der Küche sind die Eier ausgegangen.« »Stimmt etwas mit den Hühnern nicht?«, fragte die Königin. »Mit den Hühnern ist alles in Ordnung, Euer Majestät«, flüsterte Tibbs. »Dann sagen Sie ihnen doch, sie sollen schleunigst mehr Eier legen«, sagte die Königin. Sie warf einen Blick nach oben zum Guri hinauf. »Nimm doch bitte zwischendurch Toastbrot mit Marmelade«, sagte sie zu ihm. »Toast ist auch ausgegangen«, flüsterte Mr. Tibbs. »Der Koch sagt, das Brot ist alle.« Dann sagen Sie ihm doch, er soll Neues backen, sagte die Königin. Während dies geschah, hatte Sophiechen alles, aber auch alles erzählt über ihren Aufenthalt im Lande der Riesen. Und die Königin hatte sich alles voller Entsetzen angehört. Als Sophiechen mit ihrer Geschichte fertig war, sah die Königin zum guten Riesen empor, der hoch über ihr thronte. Er war gerade dabei, einen ganzen Kuchen aufzuessen. »Guter Riese«, sagte sie, »letzte Nacht sind jene Ungeheuer von Menschenfresser nach England eingefallen. Kannst du dich erinnern, wo sie in der Nacht davor gewesen sind?« Der Guri schob sich den ganzen großen Kuchen in den Mund und zerkaute ihn schön langsam, während er über diese Frage nachdachte. »Doch, eure Majonnaise«, sagte er, »ich glaube, ich weiß, wo sie in der Nacht vor der vorigen hingehen wollten. Sie galoppotten los nach Dänemark, weil die Dänemarker immer so markig schmecken.« »Bringt mir ein Telefon«, befahl die Königin. Mr. Tipps stellte den Telefonapparat auf den Tisch. Die Königin nahm den Hörer ab. »Verbinden Sie mich mit der Königin von Dänemark«, sagte sie. »Guten Morgen«, sagte die Königin, »ist alles in Ordnung bei euch da drüben in Dänemark?« »Hier ist alles in der schlimmsten Unordnung«, antwortete die dänische Königin. »In der Hauptstadt herrscht Panik. Vorletzte Nacht sind 26 meiner getreuen Untertanen verschwunden. Mein ganzes Land ist in Panik.« »Eure 26 getreuen Untertanen sind allesamt von Riesen aufgegessen worden«, sagte die englische Königin. »Wahrscheinlich mundet ihnen der Geschmack von Untertanen des königlichen Dänemark.« »Warum munden ihnen meine getreue Untertanen?«, fragte die dänische Königin. »Weil eure getreuen Untertanen in Dänemark so markig schmecken, so knochenmarkig. Jedenfalls hat das der Guri gesagt«, antwortete die englische Königin. »Welcher Guru?« »Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr redet«, sagte die dänische Königin etwas pikiert. »Es ist kein bisschen komisch, wenn einem die getreuen Untertanen weggegessen werden wie Kartoffelchips.« »Meine haben sie doch auch gegessen«, sagte die englische Königin. »Wer sie?«, fragte die dänische Königin. »Die Riesen«, antwortete die englische Königin. »Sagt mal«, fragte die dänische Königin gedehnt, »geht es euch heute nicht gut?« »Doch, aber heute Morgen ist hier allerhand Aufregendes passiert«, erklärte die englische Königin. »Zuerst hatte ich einen scheußlichen Albtraum, dann ließ das Mädchen mein Frühstück fallen und jetzt sitzt bei mir ein Riese auf dem Flügel.« »Ihr braucht einen Arzt und zwar sofort«, rief die dänische Königin. »Bei mir ist alles durchaus in Ordnung«, sagte die englische Königin. »Ich muss jetzt Schluss machen. Vielen Dank für eure Hilfe.« Damit legte sie den Hörer auf. »Dein Guri hat recht«, sagte die Königin zu Sophiechen. »Diese 9 Menschen essenden Ungetüme sind tatsächlich in Dänemark zugange gewesen.« »Ist ja grauenvoll«, sagte Sophiechen. »Bitte, bitte, Euer Majestät, tun Sie etwas dagegen.« »Ich möchte gern noch eine Probe machen, bevor ich meine Truppen zu den Waffen rufe«, sagte die Königin. Und dann schaute sie wieder zum Guri hinauf. Der vertilgte gerade schöne dicke Dampfnudeln, von denen er immer gleich 10 Stück auf einmal in den Mund schob. »Denk mal haarscharf nach, Guri«, sagte sie. »Was haben diese fürchterlichen Riesen gesagt, wohin sie gehen wollten, als sie vor 3 Nächten losgezogen sind?« Der Guri überlegte lange und gründlich. »Aha«, rief er schließlich aus, »ja, jetzt fällt es mir wieder in den Kopf.« »Und wohin war das?«, fragte die Königin. »Einer ist nach Bagdad gerattert«, sagte der Guri. »Als sie an meiner Höhle vorbeigeblitzt und gedonnert sind, hat Fleischfetzenfresser mir zugewunkt und geruft, ich gehe nach Bagdad zu den Bagdattern, weil sie so schmecken nach gebratenen Datteln und nach gedattelten Backen.« Sofort nahm die Königin den Telefonhörer ab. »Verbinden Sie mich mit dem regierenden Bürgermeister von Bagdad«, sagte sie. »Wenn man dort keine regierenden Bürgermeister hat, dann geben Sie mir irgendeinen anderen Regierenden.« Es vergingen keine 5 Minuten und schon war eine Stimme in der Telefonleitung. »Hier spricht der Sultan von Bagdad«, sagte die Stimme. »Passen Sie auf, Sultan«, sagte die Königin. »Ist in Ihrer Stadt vor 3 Nächten irgendetwas Unangenehmes passiert?« »Bei uns in Bagdad passiert jede Nacht irgendetwas Unangenehmes«, sprach der Sultan. »Wir schneiden hier den Leuten die Köpfe ab, wie ihr Schnittlauch schneidet.« »Schnittlauch habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht geschnitten«, sagte die Königin. »Ich möchte wissen, ob in letzter Zeit jemand aus Bagdad verschwunden ist.« »Ja, schon. Aber nur mein Onkel Harun al-Rashid, der Kalif«, sagte der Sultan. »Er saß gerade mit seiner Familie beim Essen, als er verschwand. Er selbst, seine Frau und alle 10 Kinder.« Und was gab es bei Familie Raschid zu essen? Fragte die Königin. Soviel ich weiß, gebackene Datteln, antwortete der Sultan. Genau, genau, genau, rief der Guri, der mit seinen wundervollen Segelohren ohne weiteres verstehen konnte, was der Sultan von Bagdad, der Königin von England, durchs Telefon sagte. Das hat der Fleischfetzenfresser getan. Er ist nach Bagdad gerannt, weil er mag die Bagdatter so gerne, die nach gebackenen Datteln schmecken und nach gedattelten backen. Die Königin legte den Hörer auf. Es gibt also keinen Zweifel, sagte sie und warf einen Blick hinauf zum Guri. Deine Geschichte stimmt also bis aufs i-Tüpfelchen. Der Oberkommandierende der Landstreitkräfte und der Oberkommandierende der Luftstreitkräfte sollen sofort zur Audienz bei mir antreten.